Aber das ist auch vielleicht, es gibt ja... Auf jeden Fall Comic auch aus Pankow. So, Pankow, ja, echt? Nichts, der kann eigentlich ja nichts. Und Genossen, das müsst ihr zugeben. Im Nichtskönnen sind wir Weltspitze. Da sind wir nicht einzuholen. Ja, es ist Samstag. Es ist Samstag. Und jetzt beginnt Niemandsland. Die dicken Fresser in Kamelhaarkutten, die frommen Nonnen und die Kardinäle mit ihren parfümierten Luxusnutten, Minister, Mamelucken und die Generäle mit Blech verklebt vom Nabel bis zum Ohr, eventuell auch noch der königliche Mohr, Rhinosdam, das alte Schwein. Sie mögen mir das Lästermaul verzeihen. Die Mädchen auch, die ihre weißen Äpfel springen lassen, damit die Männer nach dem Ding noch schärfer werden. Die Gaunerhände, die in fremde Taschen fassen, Piraten, Feuerfresser und Zigeunerherden, Proleten, die verbraucht am Zaun krepieren, auch der Cretin, der krumm auf allen Vieren sich vollsäuft mit Champagnerwein. Sie alle mögen mir mein elendes Geschick verzeihen. Nur der verdammte Bürgermeister nicht. Dem spuck ich lieber dreimal ins Gesicht. Der hat mich um den letzten Bissen Brot betrogen und mir das bisschen Suft genommen. Der soll mir ja nicht in die Quere kommen. Den Lausebengel schlag ich mausetot. Ach so. Ach so. Ja, ja, in diesem Zustand schaffe ich's nicht allein. Drum wird er mir die Schlappheit auch verzeihen. Nicht riechen kann ich auch die Herren vom Gericht. Da hocken sie mit Fäusten wie ein Schwergewicht auf ihrem Paragraphenthron und brennen jedem, der nicht blecht, ein Schandmal auf die Stirn. Die werden ihren Lohn bald kriegen für ihr gottverfluchtes Recht. Dass ich bei dieser Jagd nicht darf der Hauptmann sein. Naja, das werden sie mir wohl verzeihen. Man schlagt dem ganzen Lumpenpack das Maul mit einem Hammer kurz und klein. Ich bin Villon. Das braucht mir keiner hier verzeihen. Frisch, von Kuckuckseiern weiß kein Nest sich rein. Was ist das zweite Bett, ein kalter Stein? Treibt sie so nicht auf einem Küchentisch? Die gute Zeit vergisst man in der schlechten. Ein Baum, der schwitzt, ist wurzelkrank. In jedem Haufen gibt es den Gerechten. Der Spötter sitzt allein auf seiner Bank. Ich kenne alles, bis auf Punkt und Strich. Ich kenne nur einen. Der bin ich. Die Hose zeigt mir, wer ihr Träger war. In die Kutte passt ein Pfaffe nur hinein. Ob eine Jungfrau ist nicht immer klar. Der Diener verbeugt sich nur zum Schein. Fast jeder Mann ist jederzeit bereit. Glaubt ihr das weit, kommt er auch schon. Nur Hurensöhne steigen auf den Thron. Der schöne Tochter tut die Mutter leid. Ich kenne alles, bis auf Punkt und Strich. Ich kenne nur einen nicht, und der bin ich. Thank you. Gott ganz leise sprechen. Flügel hat der Wind und nicht das Blatt. Den Geizhals höre ich an seinem Gang. Er macht nur winzig kleine Schritte. Und falsches Geld erkennt er schon am Klang. Ist er betrunken, hat er keine Mitte. Ich kenne alles bis auf Punkt und Strich. Ich kenne nur eine nicht. Und der bin ich. Ich kenne alles bis auf Punkt und Strich. Ich kenne nur eine nicht. Und der bin ich. Morgen, hier ist Niemandsland. Es ist Samstag, der 29. Januar 2011. Werner, wir haben jetzt keinen Mikrotest gemacht, aber ich riskiere es einfach mal. Hallo? Sag ich einfach mal was. Was? Sag mal was. Hallo. Nochmal? Hallo. Ja, du hast das Mikro, Moment. Nee. Du hast das Mikro 1. Die haben hier alle Mikros vertauscht. Ich kann ja zum Beispiel die Zahl Pi jetzt sagen auf 41 Stellen in dem Komma und dann kannst du rund, rauf und runter fahren, okay? 3,14. Ist gar nicht nötig. Stimmt, passt. Ja, wir haben hier ein Problem. Wir haben nur auf einem Kanal. Wir haben auf dem zweiten CD-Player nur einen Kanal. Hier haben sie irgendwas rummanipuliert. Die Leute heute Nacht, die haben hier einiges durcheinander gebracht. Ah, das kam aber raus. Jetzt. Moment. Jetzt haben wir beide Kanäle. So einfach ist das manchmal hier bei Kontrabanda. Da feiern Kollegen eine Party nachts und ziehen an den Kabeln und dann ist ein Kabel raus, aber man sieht es nicht. Es ist nur vielleicht 2 Millimeter raus aus einem Gehäuse und dann wahrscheinlich haben wir den Salat. Dann, wir haben den Kanal noch lange nicht voll und morgen, am nächsten Morgen sieht es dann so aus. Gut, Karneval ist ja auch bald. Hättest du Lust auf eine Karnevalssendung? Genau, es gibt kein Bier auf Hawaii oder solche Sachen. Ja, kann man machen. Gut, natürlich mit dem Kontrabanda-eigenen scherzhaften Unterton. Wir nehmen den Karneval natürlich überhaupt nicht ernst hier im Niemandsland. Was gibt's denn heute, Werner? Ich sehe, da hast du deine Unterlagen ausgepackt. Der Tisch ist voll. Und wie immer, unsere Herrscher treffen sich, sind in Davos im Moment wieder. Ne? Ja. Einmal im Jahr, dann 100.000 Sachen über Einkommen von dir und mir, über Einkommen von anderen Leuten. Von der Kirche gibt es mal wieder Neuigkeiten, die letzten Ziffern der Arbeitslosen. Und wo ich jetzt vorher angekommen bin, bin ich fast zu spät gekommen, weil da unten ist die Hölle los. Echt, Straßenkämpfe, Auseinandersetzungen mit der Polizei, man kommt kaum durch. Ja, Nee, halt. Das, in Barcelona kocht der das Kessel. Verwechsel ich jetzt wieder. Das war ja Ägypten. Ägypten, ne? Jetzt habe ich diese Bilder aus Ägypten so im Kopf noch. Jetzt bin ich ganz durcheinander. Gut, das war in Ägypten. Da geht es dem Mubarak vielleicht an den Kragen. Mubarak ist ja ein Freund des Westens. Der wurde uns ja immer als Gemäßigter verkauft, als Westfreund. Das heißt, der Westen hat im arabischen Lager einen Freund, der herrscht seit 32 Jahren mit einem Ausnahmegesetz. Ein absoluter Diktator mit einem unglaublichen Polizeiapparat, in den jedes Jahr, ich weiß nicht wie viel Milliarden Dollar Hilfe fließt. Das heißt, der Westen, die USA, finanzieren den Repressionsapparat in Ägypten jedes Jahr mit 1 Milliarde Dollar. Israel ist auch ganz traurig, weil es dem Mubarak an den Kragen geht. Das war nämlich ihr Garant, ihr Nachbar, der die Arabermassen in Anführungsstrichen so schön in Schach gehalten hat. Und damit ist vielleicht bald Schluss. Vielleicht gibt es da bald einen Hauch von Freiheit, Demokratie und Öffnung. Vielleicht, vielleicht. Oder auch nicht. Ne? Oder es gibt noch einen harten Schlag. Denken wir an den Iran damals. Ja, dann kommt ja, auf einmal ein islamistisches klerikal-faschistisches Regime dran und dann ist auch niemand zufrieden, damit auch nur gejammert. Und diese Möglichkeit kann man natürlich nie ausschließen, aber ist vielleicht in Ägypten noch größer diese Gefahr als in Tunesien. Aber, und ich meine, diese Partei, die da jetzt auch anfängt, an den Demonstrationen teilzunehmen, die gelten ja als sogenannte gemäßigte Islamisten. Hoffen wir, dass sie weiterhin gemäßigt bleiben. Ja? Vielleicht so gemäßigt wie in der Türkei, das islamistische Regime in der Türkei. Die fangen jetzt an, Alkoholverbot auszusprechen. Und da gab es in Istanbul ein Makrobotellon, ein riesen öffentliches Biersaufen, weil eben die Islamisten an der Macht, der auch gemäßigte Erdogan, der hat sich für ein Gesetz ausgesprochen, dass Jugendliche unter 24 Jahren dürfen nicht mehr kein Bier mehr trinken. Ja, und hier dürfen sie nicht mehr rauchen, ob über oder unter 24. Also vielleicht sollten wir ein großes öffentliches Smoke-In veranstalten. Ja, und zwar mit Riesenzigaretten. Nichtraucher können dann natürlich sich Raucher mieten. Ich miete mir dann einen Raucher, der raucht für mich. Ich halte mich dann im gebührenden Abstand von ihm und der protestiert dann für mich. Ja. Ein anderes, sagen wir mal, Ereignis, das viel zu wenig Leute schockiert, ist der Verkauf der Sparkassen an die internationalen Finanzgeier. Das ist beschlossene Sache. Die spanischen Sparkassen, eine gut funktionierende, bisher heile Welt, die nicht nur Finanzaufgaben hatte oder die üblichen Bankgeschäfte machte, sondern auch soziale Stiftungen betrieb. Diese Sparkassen werden jetzt zum Abschuss freigegeben. Das heißt, die werden demnächst verkauft. Tolle Sache, alles sozialistische Politik. Ein Schritt weiter, also das ist, sagen wir mal, diese Strategie von Seiten der Regierungen im Plural, um das so zu sagen, weil das passiert ja überall, ist sozusagen die dritte Säule, der dritte Punkt, wo sie unsere Lebensbedingungen halt angreifen, Ausverkauf von dem, was man in der Nationalökonomie das Volksvermögen nennt, das, was in Händen der Regierung ist, der Teil, der in der Händen der Regierung ist, das Privatisieren, ne? Zum Beispiel hier in Spanien auch jetzt davor war die Sache mit den Flughäfen, die teilweise verstaatlicht werden sollen, Ausverkauf, ja, und die anderen zwei Punkte, wo halt angegriffen wird, Steuererhöhungen besonders für die mit kleinerem Einkommen und dann diese sogenannten Reformen, Arbeitsmarktreform, der Renten, von allen Seiten werden wir angegriffen. Auch der Ausverkauf öffentlicher Gebäude durch die Generalitat ist angestrebt, das heißt auch wieder eine Privatisierung. Gebäude, die der Generalitat gehören, sollen auch an private Geschäftemacher verhökert werden. Zu welchen Bedingungen und zu welchen Preisen steht noch gar nicht fest, aber die neue Regierung, die rechtskonservative Regierung Arturo Mas hier in Katalonien, tritt noch wilder in die Fußstapfen ihrer Vorgänger, als man gedacht hat. Es geht wirklich ans Eingemachte. Das heißt, Argentinien, wie in Argentinien unter Menem, wo man sich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hat und hat gedacht, mein Gott, wie lassen die Argentinier das mit sich machen? Der verkauft ja alles. Bordsteine, Kanalisation, öffentliche Betriebe, Nahverkehrszüge, alles wird verramscht und verhökert an irgendwelche dubiosen Firmen, die dann auch noch ihren Sitz auf den Cayman-Inseln haben, auf den Cayman Islands. Man kann es nicht fassen. Und hier in Katalonien ist natürlich so, also welche Gebäude sind da in der Hand der Landesregierung, zum Beispiel Krankenhäuser oder diese Ambulatorios, ne, wo die Kranken hingehen können. Da jetzt aber auf der anderen Seite diese Gebäude gebraucht werden von der Landesregierung, ist die Idee dann die zu verkaufen und dann an die neuen Besitzer Miete zu zahlen und drin zu bleiben. Ne? dieses Cross-Border-Leasing-System, was ja auch in Deutschland nicht funktioniert hat, wo jetzt die Leute auch dastehen und versuchen, aus diesen Knebel- und Schandverträgen wieder rauszukommen. Das heißt, man verkauft und mietet es zu unglaublichen Bedingungen zurück, wo dann das Volksvermögen Jahrzehnte oder vielleicht sogar ein halbes Jahrhundert blechen kann. Da gab es Verträge, die liefen mit einer Laufzeit bis zu 50 Jahren. Und auch wieder, Achtung, nicht vergessen, Sitz auf den Cayman-Inseln, Geheimklauseln und ungefähr 1200 Seiten Verträge kleingedruckt auf Englisch, die hier sowieso kein Schwein versteht. Ich komme. Es ist kein Witz, es ist keine Satire. Wir sprechen wirklich hier im Ernst. Na, ich komme immer mehr zu der Überzeugung, dass wir uns auch von tunesischen oder ägyptischen Dingen hier anstecken lassen sollten. Ja? Hoi, da ist leider mein CD-Player stehen geblieben, der wollte nicht, aber jetzt geht's weiter, yo, mit einer Band, die heißt La Brass Banda, Musik aus Bayern, ja, aus Bayern. Oder leiden die Knecht, wie die nur für die Arbeit, das war auch schon recht. Hoga Lehm, hoga Feit, hoga Gespür, hoga Blut nehmen. Vor der ganzen Arbeiterei haben wir Sirglasel offen und ein Effe dabei. Aber selber aus den Lippen, ja, das darf ich nicht. Tu ich nicht, mag ich nicht, tu ich nicht, weiß ich nicht, wie das ich geh. Die Springer, das war da schon recht. Hast kein Quell, hast kein Sinn, hast kein Spiel, hast kein Freund mehr im Leben. Vor der ganzen Arbeiterei haben sie das Hirnglasel offen und ein Löffel dabei. Aber selber aus den Löffeln, ja, das dürfen sie nicht. Kennen sie nicht, brauchen sie nicht, weiß ich nicht. Ganz schnell vergehen. Haben keine Ruhe, haben keinen Spaß, haben kein Gefühl, haben keinen Freund mehr zum Reden. Vor der ganzen Ohrererei haben sie auch verschlossen und einen Schlüssel im Mai. Aber Freitag, wo machen das Kinder sind, brauchen sie nicht, werden sie nicht, machen sie nicht, wissen sie nicht, wie es aus sich geht. La Brass Banda, heißt die Gruppe, ist eine aus Übersee am Chiemsee stammende Balkan-Brass-Musikgruppe. Der Bandname leitet sich ab vom italienischen Lavanda, klar heißt die Gruppe, und vom englischen Brass Band, was beides jeweils auf gut Deutsch Blasmusikkapelle heißt. Uns liegt hier das Album Übersee vor, aus dem wir ein paar tolle Stücke spielen. Die Gruppe wurde im Jahr 2007 gegründet, also eine sehr junge Formation. Größere Bekanntheit erreichte sie durch die Tour von ihrer Heimat zum Endspiel der Fußball-Europameisterschaft 2008 in Wien. Diese absolvierten sie mit Mopeds und einem Traktor mit Anhänger, auf dem sie Platzkonzerte spielten. Oh, 2009 trat die Band auf Einladung des Goethe-Instituts beim deutschen Kulturfestival Substanzicha 09 in Novosibirsk und Akadem Gorodok auf. Weitere Konzerte gab es in Omsk, in Sibirien, Krasnojarsk und Moskau. Im gleichen Jahr trat La Brassa Banda beim Harare International Festival of Arts in Zimbabwe auf, präsentiert durch die Deutsche Botschaft, das wird jetzt hochoffiziell, und die Zimbabwe German Society. Und beim Roskilde Festival, das auch einen großen Rang hat. Im Jahr 2010 waren La Brassa Banda zu Gast auf dem Southside Festival in Neuhausen ob Eck und dem norddeutschen Schwesterfestival Hurricane in Schesel. Wie gesagt, eine Mischung aus bayerischer Volksmusik, Brass, also Blaskapellenmusik und Punk. An der Trompete Herr Stefan Detti, am Bass Oliver Wrage, an der Tuba Andreas Hofmeier, Posaune Gesang. Dafür ist Herr Manuel Windbeck zuständig und am Schlagzeug trommelt für Sie Manuel Dacoil. Er singt übrigens auch. Ein Niemandsland. Ein Programm nicht nur in deutscher Sprache. Kontrabanda FM 91,4. Es herrscht ein Fachkräftemangel in Deutschland. Es fehlen also junge Fachkräfte. CDU und CSU wollen im Kampf gegen den Fachkräftemangel verstärkt Jugendliche aus europäischen Schuldenländern wie Portugal oder Spanien nach Deutschland locken. Über entsprechende Pläne berät jüngst eine Gruppe von Innen-, Bildungs-, Sozial- und Wirtschaftspolitikern der CDU, der Union. Es gibt im Süden und Osten Europas viele arbeitslose Jugendliche, die dringend einen Job suchen, sagt Fraktionsvize Michael Fuchs. Favorisiert wird der Plan auch deshalb, weil die Europäische Union in diesem Jahr die volle Freizügigkeit für Erwerbstätige einführt. Das heißt, freie Bewegung, keine bürokratischen Hemmnisse mehr für den freien Ankauf und Verkauf von Arbeitskräften europaweit. Die können dann ohne gesetzliche Beschränkungen EU-weit Jobs annehmen, wie sie wollen. Es ist besser, die Arbeitskräfte aus Europa zu holen, als erneut das Zuwanderungsgesetz für Migranten aus anderen Weltregionen zu ändern. Das sagt zum Beispiel als Argument, als eines der Hauptargumente, CSU-Sozialpolitiker. Ist fast schon ein Widerspruch, ein CSU-Sozialpolitiker. Klammer zu. Ein gewisser Herr Max Straubinger. Die Bundesregierung könne Werbeaktionen der Wirtschaft flankieren. Auch Frau Kanzlerin Angela Merkel steht dem Vorhaben nach Presseangaben sehr aufgeschlossen gegenüber. Sie will das Thema auf die Tagesordnung der nächsten deutsch-spanischen Regierungskonsultationen setzen. Es ist also wie früher, die Leute aus Spanien sollen wieder nach Deutschland kommen und da als Gastarbeiter arbeiten. Ob sie da auch als millionster Gastarbeiter ein Moped geschenkt bekommen, davon war bisher noch nicht die Rede, oder? Kommt noch. Ja, was sollen wir dazu sagen? Die Verhältnisse sind wieder hergestellt, zurück in die 50er. Deutschland importiert wieder Arbeitskräfte aus den Südregionen. Ist das gut? Haben die Leute das hier verdient, die jungen Leute? Das eigene Land bietet ihnen natürlich nichts mehr, außer unglaubliche Hypotheken, die sie nicht bezahlen können, Verkauf aller öffentlichen Einrichtungen und eben einen Niedergang, einen beispielslosen zivilisatorischen Niedergang, den dieses Land weder verdient hat, noch für den es ein Beispiel gibt in den letzten 30, 40 Jahren. Ja, so eine Nachricht, dass in Deutschland Leute gesucht werden, dass da offenbar Arbeitsplätze da sind, das schlägt natürlich hier in Spanien ein wie eine Bombe, so eine Nachricht, weil jetzt gibt's gerade seit gestern oder vorgestern wieder die neuesten Zahlen hier aus Spanien. Arbeitslosigkeit am Ende des gerade vergangenen Jahres 2010 im letzten Trimester von Oktober bis Dezember gestiegen, die Arbeitslosigkeit auf 20,33%. Das heißt in absoluten Zahlen 4,7 Millionen Arbeitslose. Und nochmal ganz speziell davon die unter 25-Jährigen 42% Arbeitslosigkeit. Da kann man sich natürlich vorstellen, dass das ein Thema ist, was die Leute interessiert. Also Merkel macht diesen Propagandaaufruf und natürlich auch hier in Spanien wird sofort nachgezogen. Und da gab es zum Beispiel am Mittwoch diese Woche eine Veranstaltung im Goethe-Institut. Ich weiß jetzt noch den Namen, aber nicht mehr genau seine Funktion. Da kam ein Mensch, ein Deutscher, Michael Brandenburg, Direktor von irgend so einem Institut IESEE, glaube ich, hieß das so, der Institut. Irgendwas mit International. Ja, Business Development, irgendwie sowas, ja. Und der hat natürlich voll in diese Kerbe reingehauen. Quasi das in Deutschland dargestellt als das Land, wo Milch und Honig fließen. Und der Saal war rammelvoll, also alles von jungen Leuten, die Angst hatten um ihre Zukunft, so zwischen, weiß ich, 18 und 27 Jahre alt, vielleicht die große Mehrheit. Und sind natürlich voll drauf eingestiegen, sofort solche Fragen gestellt. Ja, wie sieht's denn in dem und dem Sektor aus? Maschinenbauingenieur oder Informatiker oder werden dort Leute gesucht und hilft mir das, wenn ich Englisch kann und solche Fragen. Und er natürlich wohlwollend, nachsichtig immer geantwortet. Und jetzt sind natürlich verschiedene Sachen nicht zur Sprache gekommen. Die wichtigste Frage ist sowieso, wie lange wird das dauern in Deutschland? Also jetzt sind die Ziffern bekannt geworden vom letzten Jahr. Wirtschaftswachstum im letzten Jahr 2010 überraschenderweise 3,6%. Ja? Als einziges Land in Europa, wo die Rezession überwunden scheint. Nur, das heißt überhaupt nichts. Ja? So wie wie es in der Finanzwelt aussieht, ist es sehr gut möglich, dass jetzt die viele deutschen Banken, die in Griechenland, in Irland, in Spanien und Portugal investiert haben, dass die vielleicht ihr Geld nicht ganz wieder zurückkriegen von dem, was sie da an Krediten gegeben haben. Das wiederum würde heißen, dass der deutsche Staat dann wieder den notleidenden Banken unter die Arme greifen muss. Also das ist die eine, sagen wir mal, Unwägbarkeit. Und dann auch ist er natürlich überhaupt nicht eingegangen auf die Frage, zum Beispiel sind Arbeitslosenzahlen in Deutschland überhaupt mit denen in Spanien vergleichbar, werden die nach den gleichen Kriterien kalkuliert, ja, die Arbeitslosigkeit. Hier haben wir jetzt über 20%, in Deutschland glaube ich 7% noch Arbeitslosigkeit ungefähr. Weißt du da was Genaues? Ja, man spricht ja von diesem Jobwunder und ja. Man sagt ja, das ist der niedrigste Arbeitslosenstand seit weiß ich nicht wie vielen Jahren. 7% ist mir irgendwie in Erinnerung. Ne? Ich glaube, es ist sogar noch weniger. Oder noch weniger. Ja, ich guck mal, ich habe hier die Zahlen. Ich zwischen Nord und Süd ja. Gibt es diese Differenzen. Na gut, ist ja auch egal. Aber jedenfalls, in Deutschland ist es zum Beispiel so, dass die nach Köpfen zählen. Also es ist egal, ob du da eine Vollzeitstelle hast oder eine Halbzeitstelle. In dem Moment bist du zählst du nicht als Arbeitsloser. Ja? Also das muss man auch berücksichtigen. Ne? Eigentlich ist wichtig der Beschäftigungsumfang, ja, der da ist oder eben nicht da ist. Ne? Dann wer in Deutschland älter ist als 58 Jahre und arbeitslos, der taucht einfach schon aus diesem Grund, weil er über 58 ist, überhaupt nicht auf in den Statistiken. Ne? Dann wer irgendwelche Fortbildungskurse macht, Trainingsmaßnahmen, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, die eine bestimmte Zeit lang dauern. In dieser Zeit ist er auch nicht drin in den Listen der Arbeitslosigkeit. Also so groß ist die Differenz nicht. Ja? Und dann natürlich, wo dieser Referent da beim Goethe-Institut sagte, glauben Sie ja nicht, dass dort alles perfekt ist in Deutschland. Und dann so mit einer bedeutungsschweren Stimme sagt er, also es gibt schon Leute, die weniger als 2000 Euro verdienen. Dann sind natürlich den jungen Leuten die Augen übergelaufen, weil 2000 Euro ist hier natürlich paradiesischer Lohn. Aber ne? Auch da muss man bedenken, wenn ein Deutscher irgendeine Summe sagt zum Thema Gehalt oder Lohn, denkt er immer an Brutto. Hier ja, nicht. Ne? Eben, in Spanien denken die Leute immer an Netto. Ja? Richtig. Also gut, jedenfalls war es eine Propagandaveranstaltung und ich würde den jungen Leuten empfehlen, nicht alles so für bare Münze zu nehmen, wie es verkauft wird. Was auch sehr bekannt ist und was mir die Leute auch erzählt haben, als ich jetzt im Winter da war, als ich über Weihnachten in Deutschland war und habe gefragt, wie sieht das denn hier aus mit Jobs und so, da war die einhellige Antwort von allen Leuten, die ich gefragt habe, das ist Schwindel, das wird schön gerechnet. Dahinter verbergen sich jede Menge Teilzeit- und Minijobs, unfreiwillige zum großen Teil. und vor allem Leiharbeit, befristete Beschäftigung, auch missbräuchlicher Einsatz von Praktika und Werkverträgen. Da arbeiten Leute praktisch umsonst in irgendwelchen Werkverträgen, kriegen da vielleicht ein Kantinenessen und eine Aussicht, so eine Mohrrübe vor die Nase gehalten, dass sie vielleicht übernommen werden könnten. Und das sind alles Menschen, die aus der Statistik fallen, die gar nicht zählen und die gar nicht vorkommen in der Arbeitslosenstatistik. Das heißt, so toll sieht's wirklich nicht aus. Da wird einiges gefuscht und weggerechnet. Schön gerechnet, sozusagen. Das heißt, diese tollen Zahlen, die sind geschönt und da steckt gar nicht so viel hinter. Was junge Leute natürlich jetzt machen könnten, und das stimmt, das kann man ihnen vielleicht sogar raten, die sollen ruhig nach Berlin oder nach Deutschland gehen, weil da die Mieten einfach billiger sind. Das Essen ist billiger, die Lebensbedingungen sind viel besser als hier in Spanien. Das Ganze hat so groteske Formen hier angenommen, hier in Spanien, dass viele Jugendliche wahrscheinlich schon verzweifeln und nicht mehr wissen, was sie überhaupt mit ihrem Leben anfangen sollen. Die Zeiten, wo man sich einen Lebensplan machte und irgendwann eine Wohnung heiratete und so weiter, diese Zeiten sind wohl endgültig vorbei. Zumindest für einen ungeheuer großen Teil der Jugend. Über 40%, sagen wir mal für die Hälfte, existiert diese Art von Lebensplanung nicht mehr. Dir am Ende bist und du einfach nicht weiter willst, weil du dich nur noch fragst, warum und wozu und was dein Leben noch bringen soll. Halt durch, auch wenn du allein bist, halt durch. Schmeiß jetzt nicht alles hin, halt durch. Und irgendwann wirst du verstehen, dass es jedem einmal so geht. Und wenn ein Sturm dich in die Knie zwingt, halt dein Gesicht einfach gegen den Wind. Egal wie dunkel die Wolken über dir sind, sie werden irgendwann vorüberziehen. Steh auf, wenn du am Boden bist. Steh auf, auch wenn du unten liegst. Steh auf, es wird schon irgendwie weitergehen. acaba de llamar Leticia. Muchas gracias por llamarnos para anunciar una concentración esta tarde a las 19 horas en la Plaza San Jaume a favor de la democracia en Egipto. Convoca la sociedad civil, es decir, por un lado, un montón de asociaciones y grupos que portan, que llevan esta protesta, y por otro lado, ciudadanas y ciudadanos que están interesados, interesadas en un proceso de democratización en Egipto y en el mundo árabe. Richtig rührend, ja. Ich sitze hier und habe hinter meiner Sonnenbrille die Tränen der Rührung, ja, oder auch die dicken Freudentränen und so, ne, ja. Stell dir vor, du kommst nach Ost-Berlin. So, als würde ich das nochmal erleben oder so, als wäre ich da mittendrin, ja, ne, ja. Und da triffst du ein ganz heißes Mädchen. Ich bin Udo. Erstmal war das natürlich etwas gewöhnungsbedürftig, so, aber nur ganz kurz, weil ich finde, Serkan macht es so vorherragend, ja. Udo Lindenberg und sein Mädchen aus Ost-Berlin, 26 Hits des Panikrockers und die Überwindung der deutschen Teilung, das sind die Zutaten des Musicals Hinterm Horizont. Eine Ost-West-Liebesgeschichte mit biografischen Zügen. Bei seinem berühmten Auftritt im Palast der Republik 1983 lernt Udo eine FDJlerin kennen und erobert die Herzen vieler Jugendlicher im Osten zum Missfallen der sozialistischen Diktatur. Nichts, der kann eigentlich ja nichts. Und Genossen, das müsst ihr zugeben, im Nichtskönnen sind wir Weltspitze. Da sind wir nicht einzuholen. Ja, das Vorbild hat im Vorfeld kräftig mitgewirkt. Ein Workshop mit dem echten Udo und seinen Doubles. Naja, jetzt fehlen so ein paar Kleinigkeiten, die mal so mit links zum Beispiel, so dieser Schritt, der muss dann noch ewig kommen, ja? Ne? Das sind so die Kleinigkeiten. Josephine Busch spielt Udos Mädchen aus Ost-Berlin. Ja. Sehr schön. Ja? Ja, ich bin ganz. Gut. Das ist gut. Ja? Da freue ich mich. Das ist berührend so, ne? Ganz schön, dann habe ich mein Ziel toll erreicht. Und du kommst da ja auch ziemlich nah. Ja. Ne? Echt? Aber das musst du wissen. Aber das ist auf Record. Das geht dir ja nicht. Auf jeden Fall komme ich auch aus Pankow. Ne? So, Pankow, ja? Mhm. Ja, echt? Das Musical von Stage Entertainment und Regisseur Ulrich Waller vom Hamburger St. Pauli Theater ist ab sofort in Berlin zu sehen, im Theater am Potsdamer Platz, wo vor gut 20 Jahren noch die Mauer stand. Ja, hier vorne! Welche politische Botschaft steckt in dem Stück? Dass wir eine bunte Republik haben wollen, dass wir bunt, das heißt, uns alle kennenlernen und so, ne? Viele hin und her mal gucken, ne? Wo die überall so wohnen, in Weimar. Und in Rügen zum Vergnügen, ne? Und in Schmusedom und so, ne? Ja? Und in Düsseldorf und überall und so, ja? Und gut zum Feiern nach Bayern und irgendwie alles so. Das ist ein geiles Land eigentlich. Da können wir auch richtig ordentlich was draus machen, ne? Ja? Und wenn du mal so bedenkst, das weiß ich ja nicht, aber ganz, ganz früher, oder vielleicht weißt du ein bisschen was, schon ein bisschen was gehört oder so, ne? Da gab es ja ganz, ganz hart gegen, wenn du deine Meinung gesagt hast und sagst, ich höre gern sowas und sowas, ne? Ja? Da kriegst du sofort richtig Bäume, da kriegst du die Schläge und die hauen nicht in den Knast und die ganze Scheiße, ne? Ja? Ne? Das war mal. Jetzt sind wir unterwegs Richtung bunte Republik, ja? So nenne ich das gern, ja? Ja? Und wie ist dein Name? Fritz. Fritz, okay, Fritz. Schreibst du deine Unterschrift? Ja, mein Udogramm, meinst du? Oh, klar, oh, gerne. Du heißt also Fritz? Ja. Fritz, keine Panik, ne? Ja? Alles gut. Ciao. Udo, wie geht's dir kurz vor der Aufführung? Ja, wir müssen jetzt wunderbar. Das war eine Kostprobe aus einem Udo-Interview bzw. ein Potpourri zu seinem neuen Musical. Ja, ein Udogramm hat er gegeben. Werner, wie findest du diesen Udo Lindenberg? Scheint sympathischer Typ zu sein. Der ist einfach ein Original mittlerweile. Der nuschelt natürlich, man nennt ihn ja auch Nuschel-Udo. Jedenfalls ist man sich, die Kritik ist sich nicht so ganz einig, ob dieses Musical wirklich gut ist oder nicht. Deutschland eigentlich Udo-Land, fragt der Spiegel. Das Lindenberg-Musical in Berlin ist ein musikalisch nicht ganz überzeugender Comic zur deutsch-deutschen Geschichte, der aber durchaus Laune machen kann. Gut, also gemischte Gefühle beim Udo Lindenberg Musical. Hinterm Horizont, so heißt das Ding, das Udo Lindenberg Musical im Theater am Potsdamer Platz in Berlin. Premiere eigentlich geplant für November 2010, aber verschoben auf Januar 2011. Das Vorbild der Hauptfigur war zunächst angeblich nicht zufrieden mit dem Gesang. Wir werden es ja sehen. Wer also nach Berlin reist, die nächsten Wochen, vielleicht sogar Monate, der kann sich am Potsdamer Platz dieses Udo Lindenberg Musical doch einmal anschauen. Wir werden es versuchen. Vielleicht schaffen wir es auch, nach Berlin zu kommen. Jedenfalls, die Story basiert auf Episoden aus dem realen Lindenberg-Leben, insbesondere auf seinen Erlebnissen mit und in der DDR. Fürs Musical hat sie Thomas Brussig übrigens in Dialoge gefasst, mit lustigen Darstellungen des Realsozialismus. Kennt der sich nämlich aus. Thomas Brussig ist der Autor von Sonnenallee und dem Buch Helden wie wir. Ich weiß nicht, ob dir Sonnenallee ein Begriff ist, Werner. Ein Roman, Sonnenallee, auch verfilmt worden. Und die Nerven sind aus Stahl. Man ist in Sachen Liebe nicht interessiert und ganz immun. Man wird so eine süßen Sachen natürlich niemals tun. Vergiss mich, wir haben einen Deal. Ich lieb dich nur ein bisschen, aber nicht zu viel. Nein, das Große, das wir haben, das setzen wir nicht aufs Spiel. Oh, oh. Darum liebe ich dich nur ein bisschen, aber nie zu viel. Du gehst mir am Arsch vorbei, obwohl's auch gut ist. Wir zwei, denn manchmal machst du's mir schwer. Dann gibt es auch bei mir keine Gegenwehr mehr. Oh, fast so, als ob ich dich schon immer kannte. Sind wir wie zwei Seelenverwandte. Doch kein Grund, den Verstand zu verlieren und dabei Kopf und Kragen zu riskieren. Oh, vergiss nie, wir haben einen Deal. Ich lieb dich nur ein bisschen, aber nicht zu viel. Richtige Liebe ist, seien wir mal ehrlich. Richtige Liebe ist viel zu gefährlich. Nein, das Große, das wir haben, das setzen wir nicht aufs Spiel. Aber nie zu viel. Oh. tragen immer das Pokergesicht. Tiefe Seele geht keinem was an. Große Gefühle zeigen wir nicht. Richtige Liebe ist, seien wir mal ehrlich, richtige Liebe ist viel zu gefährlich. Nein, das Große, das wir haben, das setzen wir nicht aufs Spiel. Aber nie zu viel. Darum liebe ich dich nur ein bisschen, aber nie zu viel. Oh, oh, oh. Oh, nein. Yeah. Aber große Hunde können auch. Desde Andalucía saludamos con mucho cariño a todos los oyentes de Nibasland de Radio Contrabanda. Das ist Samstag, der 29. Januar 2011. Aufstand in Ägypten. Die Topmeldung vom heutigen Morgen. Auf dem Spiegel Live-Ticker ist die letzte Meldung, die stammt von, Moment, die Uhrzeit mal kurz sehen, von 10.51 Uhr. Das heißt, das ist eine Meldung, die ist erst 10 Minuten alt. Sie sichten die Zerstörung, zählen die Toten und demonstrieren weiter. Auf den Straßen der ägyptischen Hauptstadt Kairo sind wieder hunderte Demonstranten unterwegs, skandieren Parolen gegen Präsident Mubarak. Verfolgen Sie die Ergebnisse hier mit uns im Niemandsland. 10.51 Uhr. Die ägyptische Armee meldet sich nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters im Staatsfernsehen zu Wort. Die Bürger sollten sich nicht auf der Straße versammeln und sich an die Ausgangssperre halten, heißt es in dem Appell. Das heißt, in Ägypten herrscht der Ausnahmezustand Ausgangssperre. Wo das hinführen wird, wissen wir nicht. Man kann hier nur ein bisschen spekulieren. Jedenfalls gibt es immer noch mächtige Interessen, dass dieser, sagen wir mal, Aufstand nicht so weit geht. Im Moment sind ja die Herrschaften auch in Davos unterwegs. Siehst du einen Zusammenhang, Werner, zwischen den, sagen wir mal, Mächtigen und den Aufständen in der arabischen Welt? Steckt da vielleicht doch irgendein Ermutigungsbefehl hinter aus den Finanzkreisen der westlichen Welt, um diese Länder zu destabilisieren und vielleicht die unter erneuten Bedingungen dann auf andere Art zu übernehmen? Also ich kann auch nur spekulieren hier. Ah. Ne? Es gibt ja offenbar Verlautbarungen schon von Obama, dass es also in Ägypten doch eine wirkliche Demokratie geben müsste, sollte. Ja, von daher könnte man ableiten, dass das unterstützt wird von USA. Auf der anderen Seite fällt es mir sehr schwer, daran zu glauben. Ich glaube, hintenrum werden sie alles tun, damit er weiter an der Macht bleibt. Das Krokodil vom Nil soll an der Macht gehalten werden. Und die Krokodilstränen aus dem Weißen Haus, die so sehe ich das. Du hast gesagt, eine wirkliche Demokratie im Sinne von Obama und auch hier unseren Regierenden hieße natürlich, die Finanzmärkte könnten das Land, die Finanzmärkte könnten das Land praktisch übernehmen und auch ihren Fondsinvestoren und ihrer Fondspolitik unterwerfen. Das wäre natürlich die Konsequenz. Das heißt, eine Demokratie nach unserem Vorbild hieße immer eine Diktatur der Finanzklicken und Finanzmärkte nach unserem westlichen Vorbild. Also einen Zusammenhang gibt es da schon, ne? Zwischen Davos, ne, wo sie sich jetzt wieder versammelt haben, 30 Staatschefs, über 1400 Wirtschaftsführer, 8 Zentralbankchefs, die sitzen da jetzt alle schön vereinigt und sprechen eben darüber, wie man weiterhin am besten in Zukunft Geschäfte machen kann. lassen sich von kurzfristig angestellten Leuten die Pelzmäntel abnehmen, so sieht's dort aus. Ja. Und dann das große Thema ist natürlich Staatsverschuldung, ja. Und aber natürlich auch, weiß ich, Handelskrieg, Devisenkrieg zwischen USA und China, Inflation, Ansteigen der Nahrungsmittelpreise und so weiter. Das sind die großen Themen. Und das leitet schon seit vielen Jahren dieses Forum in Davos, ist ein gewisser Klaus Schwab. Und der hat jetzt also festgestellt, dass die Nationen dieser Welt unter einem weltweiten Erschöpfungssyndrom leiden. Und deshalb wird jetzt das Forum Davos so eine Art weltweites Netz aufbauen, zur Hilfe für die Wirtschaftsführer und Politiker, um sie in die Lage zu versetzen, sich gegenseitig schnell und umfassend zu informieren über potenzielle Risiken, die auftauchen können oder schon da sind, wenn es da neue Informationen gibt. Möglicher Rückfall in die Rezession, zu schwaches Wirtschaftswachstum, Treibstoff, Petroleumpreise, Metall geht nach oben, Inflationstendenzen, ne? Neue Tendenzen zum Protektionismus, ja, oder auch, man höre, Aufstände wie in Tunesien, Algerien, Ägypten wird auch ein Thema sein. Und da sagt zum Beispiel Herr Sarkozy, wenn wir nichts unternehmen gegen Ansteigen der Preise für Nahrungsmittel, also Weizen so, zum Beispiel, laufen wir Gefahr, Aufstände in den armen Ländern mit einem sehr negativen Effekt für Wirtschaftswachstum auf der ganzen Welt. Und einen negativen Effekt für die Gesundheit der Menschen. Die Hungertoten, die sind offenbar nicht so wichtig, aber dass das Wirtschaftswachstum in Gefahr sein könnte, das ist, was diese Leute umtreibt. Also wir sollten, da fällt einem immer Alibaba und die 40 Räuber ein, also wir sollten allerdings auch unsere eigenen Alibis und die 4000 Räuber zum Beispiel hier in Spanien nicht vergessen bei diesen Geschichten. Bleiben wir beim Live-Bericht. Ticker hier im Niemandsland zum Thema Aufstände in Ägypten. 9.27 Uhr, der Reporter des TV-Kanals Al Jazeera berichtet, er habe mehr als 20 Tote in den Straßen der Hafenstadt Alexandria gesehen. Nähere Angaben machte der Sender nicht, die Information lässt sich nicht aus anderen Quellen bestätigen. Die BBC berichtet, in der Nacht seien mindestens 26 Menschen umgebracht worden, gestorben oder umgekommen. In der deutschen Presseagentur ist ebenfalls von 25 Toten die Rede. Tausende wurden verletzt. Andere Meldungen heißen, dass die Bewohner der Innenstadt von Kairo Wasser und Flaschen aus dem Fenster werfen, weil die Demonstranten durstig und erschöpft sind, zum Teil auch von der Polizei gejagt und eingekesselt. Eine Meldung von 8.58 Uhr heute Morgen, Samstag. Angesichts der blutigen Proteste haben mehrere arabische Prinzen und Geschäftsleute das Land verlassen. Die haben also ihre Perlenketten, ihre Juwelen zusammengerafft und sind mit ihren Privathubschraubern eilig davongeeilt. Mit Privatflugzeugen noch am Freitagabend sind sie in Richtung Riad, Dubai und Amman gestartet, um den Unruhen zu entkommen. Das meldet die Agentur DPA. Dagegen habe bisher noch kein ägyptischer Politiker das Land verlassen. Das erklärt ein Verantwortlicher am internationalen Flughafen von Kairo am Samstag, am heutigen Morgen. In Ägypten weiten sich also die Proteste gegen Präsident Hosni Mubarak aus. Hunderttausende Menschen gingen am gestrigen Freitag im ganzen Land gegen die Regierung auf die Straße. Polizei und Armee versuchten, die Demonstrationen zu unterdrücken. Sie feuerten mit Tränengasgranaten und gummiummantelten Stahlgeschossen in die Menge, aber auch scharfe Munition kam zum Einsatz. Augenzeugen berichten, zufolge wurde in Suez, östlich der Hauptstadt Kairo, mindestens ein Mensch getötet. Der lateinamerikanische Nachrichtensender Telesur meldet 3 Tote in Kairo. AFP berichtete von Dutzenden Verletzten im Stadtzentrum. Über das Staatsfernsehen ließ die Regierung erklären, dass in ganz Ägypten ab Freitagabend eine Ausgangssperre gilt, wie eben berichtet. Auf Anweisung der Behörden stellten die großen Telekommunikationsanbieter ihre Dienste ein. Das heißt, die haben einfach die Mobiltelefone abgewürgt. Mobiltelefonverbindungen wie Festnetzanschlüsse und das Internet waren am Freitag gesperrt. Offenbar sollten so Absprachen der Demonstranten untereinander, aber auch die Berichterstattung der vielen Journalisten unterbunden werden, die in Erwartung tunesischer Verhältnisse in dieser Woche in Ägypten eingetroffen waren. Der Oppositionspolitiker und Friedensnobelpreisträger Mohamed El-Baradei wurde unter Hausarrest gestellt. Der frühere Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, der übrigens Bush die Stirn geboten hatte damals, vor dem Irakkrieg, wollte sich in Kairo den Demonstrationen nach dem Freitagsgebet anschließen und wurde von Wasserwerfern getroffen. El-Baradei war erst am Donnerstagabend in der Hauptstadt eingetroffen und hatte bekräftigt, für eine Übergangsregierung gern zur Verfügung zu stehen, sollte er darum gebeten werden. In Kairo waren tausende Sicherheitskräfte im Einsatz, die schon in den frühen Morgenstunden die Moscheen umstellt hatten, um Demonstrationen zu verhindern. Zahlreiche Oppositionsgruppen hatten zu den Protesten nach dem Freitagsgebet aufgerufen, darunter auch die verbotene Muslimbruderschaft. Mindestens 20 hochrangige Mitglieder der Organisation wurden in der Nacht am Freitag verhaftet, darunter 5 frühere Parlamentarier. Fernsehbilder aus Kairo zeigten Gläubige, die vor den gefüllten Moscheen auf der Straße beteten und später nach Möglichkeiten suchten, die Polizeiabsperrungen zu umgehen. Den ganzen Tag über versuchten die Demonstranten, sich zu formieren und neue Plätze zu erobern. Die Polizei setzte Schlagstöcke, Tränengas, Gummigeschosse und Wasserwerfer ein. Über vielen Straßen und Brücken hingen Tränengasschwaden. Was sich bisher abzeichnet, ist auch, dass noch keiner der Herrschenden in Ägypten das Handtuch geworfen hat. Mubarak klammert sich weiter an die Macht. Irgendwelche Verlautbarungen von unseren hiesigen westlichen Demokraten sind nicht gemacht worden. Wir wissen also kaum, was da gemunkelt wird hinter den Kulissen, wie unsere Herrschaften die ganze Lage eigentlich einschätzen. Berlin, Thema Holocaust-Gedenktag. Am Holocaust-Gedenktag haben Überlebende und Politiker der Opfer des NS-Regimes gedacht. Bundespräsident Christian Wulff sagte, die Erinnerung an die nationalsozialistischen Verbrechen müsste ewig wachgehalten werden. In Berlin sprach ein Holocaust-Überlebender vor dem Bundestag. Gemeinsam mit mehreren Überlebenden, Jugendlichen und Vertretern der jüdischen Gemeinde legten Staatschefs von Deutschland und Israel Kränze an der Hinrichtungsmauer in Auschwitz nieder. Anschließend nahmen die Präsidenten an der zentralen Gedenkfeier in Birkenau für die rund 1,1 Millionen während der Nazizeit in beiden Lagern ermordeten Menschen teil. In Berlin gedachte der Bundestag der Opfer des Nationalsozialismus. Bundestagspräsident Norbert Lammert von der CDU sagte bei der Gedenkstunde im Parlament, in welch schrecklichem Ausmaß auch Angehörige der Sinti und Roma in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt worden seien, sei lange Zeit außerhalb des öffentlichen Bewusstseins geblieben. Umso wichtiger ist es, dass wir uns an sie erinnern. Noch heute fühlten sich viele Sinti und Roma diskriminiert und stigmatisiert, auch in Deutschland. Der niederländische Holocaust-Überlebende Zoni Weitz der als erster Vertreter von Sinti und Roma bei der erstmals 1996 abgehaltenen Gedenkstunde im Bundestag sprach, bezeichnete die Verfolgung seines Volkes durch die Nationalsozialisten als vergessener Holocaust. Die Medien hätten diesem Thema wenig Aufmerksamkeit gewidmet. In vielen Gedenkreden sei in keiner Weise an das Schicksal der Sinti und Roma erinnert worden. Die Gesellschaft habe fast nichts daraus gelernt, sonst würden sie heute verantwortungsvoller mit uns umgehen. Das sagte Weitz. Berlin. Die Vereinigungspläne der beiden rechtsextremen Parteien NPD und DVU sind erst einmal gescheitert. Das Landgericht München verbot der DVU, einen entsprechenden Vertrag zu unterschreiben. Das Verfahren hatten mehrere Landesverbände in Gang gebracht. Eine gemeinsame politische Kraft am rechten Rand wird es erstmals nicht geben. Die Verschmelzung der beiden rechtsextremen Parteien NPD und DVU ist gerichtlich gestoppt. Das Landgericht München untersagte der Deutschen Volksunion DVU in einer am Donnerstag veröffentlichten einstweiligen Verfügung, den Verschmelzungsvertrag mit der Nationaldemokratischen Partei zu unterzeichnen. Zuvor müsse es eine neue Urabstimmung unter den DVU-Mitgliedern geben. Die Rechtsextremisten hatten geplant, im Superwahljahr 2011 mit Abstimmungen in 7 Ländern gemeinsam anzustreben. Das war eine Meldung aus dem Spiegel von dieser Woche. Thema Datenschutz. Die Fronten im Koalitionsstreit über die Vorratsdatenspeicherung von Telefon- und Internetdaten haben sich erheblich verhärtet. Die Union will sich keinesfalls auf die Forderung der liberalen Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger einlassen, Daten nur dann zu speichern, wenn es den Anfangsverdacht auf eine Straftat gibt. Das heißt, Daten sollen immer gespeichert werden, auch wenn es keinen Anfangsverdacht auf eine Straftat gibt. Die Pläne der FDP stehen im eklatanten Widerspruch zum Europarecht, sagte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, ein gewisser Herr Hans-Peter Uhl. Mit ernsthaften Verhandlungen können wir erst beginnen, wenn Frau Leuthäuser-Schnarrenberger auf den Boden des EU-Rechts zurückkehrt. EU-Recht heißt natürlich die neoliberalen datenwütigen Sammler in Brüssel haben da ein Gesetz gemacht. Das heißt eigentlich gar nichts, das klingt so imponierend, aber es bedeutet nicht viel. Auch aus der Regierung hieß es, Bundesinnenminister Thomas de Maizière von der CDU werde auf einer generellen Speicherfrist bestehen. Eine anlassbezogene Datenspeicherung, auf amerikanisch schnell Quick Freeze genannt, sei mit ihm nicht zu machen. Um wieder Bewegung in die Gespräche zwischen Union und FDP zu bringen, soll nun die Vorratsdatenspeicherung im Paket mit dem Thema Visa-Warndatei, Terrorismusgesetz und Internetsperren verhandelt werden. Während also alles auf die Finanzmärkte blickt, wird hinter unserem Rücken noch ein Thema immer brennender und aktueller. Das ist der gläserne Bürger, wie wir ihn uns 1984 niemals vorgestellt haben. Das ist leider schon so gut wie Realität. Thema Dioxinskandal. Ein niederländischer Zwischenhändler rückte im Skandal um mit Dioxin verseuchte Lebensmittel nun auch ins Visier der Ermittlungen. Das Rotterdamer Unternehmen Oliver hat Mitte November belastete Mischfettsäuren aus einer Biodieselraffinerie in Emden an den schleswig-holsteinischen Futterfettproduzenten Harles und Jentsch geliefert, der im Mittelpunkt der Affäre steht. Dort wurde die Säure zu einem Grundstoff für Futtermittel verarbeitet, mit dem das Dioxin in die Nahrungskette gelangen konnte. Nach Recherchen der schleswig-holsteinischen Futtermittelkontrolle hatte sich das niederländische Unternehmen vertraglich verpflichtet, die Fettsäure nur für technische Zwecke anzugeben. In den Lieferpapieren, die Prüfer bei Harles und Jentsch sicherstellten, sei die Ware aber lediglich als technische Mischfettsäure auf pflanzlicher Basis Typ 5359 deklariert worden. Der wichtige Hinweis nicht für Futtermittel geeignet, fehlte angeblich. Das heißt, schmierige Industriefette werden ins Futter gegeben und dann indirekt kommen die natürlich in unsere Nahrung. Lecker. Das muss schmecken. Das ist lecker, ist schon alles gegessen. Wie auch hier, wie auch früher immer gesagt wurde, bei Gammelfleisch, die anderen Dioxinskandale, bei den Kreuzfeld-Jakobs-Geschichten mit den verpesteten Futtermitteln, hieß es einfach immer nachher, das Problem ist aber doch schon gegessen und es besteht keine Gefahr, weil die Mengen so gering waren. Wie beim Gammelfleisch damals, ja, an der Dönerbude, fragte Kioskbesitzer dann, welcher Jahrgang soll es denn sein? Ne? Naja, die haben ja viele Tricks, um stinkendes, schon verwestes Fleisch noch aufzumöbeln, mit Farbstoffen, mit Aromastoffen und mit einer gewissen Würze zu versehen. Das wird dann lecker. Und dann gibt es eine tolle Meldung, die Meldung über die Unworte aus zwei Dekaden. Das Unwort 1991 hieß ausländerfrei. Das Unwort 1992 ethnische Säuberung. Das Unwort 1993 Überfremdung. 94 Peanuts. 95 Diätenanpassung. Diätenanpassung, was steckt denn dahinter? Diäten. Will da jemand abnehmen? Diäten heißen die Gehälter unserer glorreichen Abgeordneten, Volksvertreter, und Diätenanpassung heißt, die erhöhen sich immer frecher und immer unverschämter ihre leistungsarmen, oft auch leistungslosen Gehälter, weil sie da 4 Jahre die Bank drücken. Ja, jetzt zum ersten Mal haben sie ja anstandshalber, um uns ihr Sparpaket für uns besser verkaufen zu können, also mindestens hier in Spanien, das wieder ein bisschen zurückgenommen. Die Sache da mit den Diäten. Das Unwort, das nächste Jahr wirklich prägte, war das Wort Rentnerschwemme. Was ist denn eine Rentnerschwemme? Eine Rentnerschwemme ist, wenn ein Sturzbach in ein Altersheim rauscht, zerbricht das Haus und die Rentner, die im Keller sitzen und Domino spielen, werden nach oben geschwemmt. Dann sprechen wir von einer Rentnerschwemme. Das klingt wie Menschenmaterial. Rentnerschwemme. Ja. Rentnerschwemme heißt natürlich auch, das stört irgendwas. Eine Rentnerschwemme ist was Negatives, da muss man mit aufhören. Töten kann man sie nicht, aber man kann sie vielleicht 2 Jahre länger arbeiten lassen, genau, die Rentner. Dann sterben sie auch früher und dann können die Finanzmärkte sich freuen, weil dann werden praktisch die Gesamtmasse der eingezahlten Renten, die wird entlastet und steht doch den internationalen Finanzmärkten und den Derivaten zur Verfügung. Das Unwort 1997, das hieß Wohlstandsmüll. Was ist denn Wohlstandsmüll, Werner? Du und ich. Gut, Spaß beiseite. Wohlstandsmüll ist alles das, was wir nicht brauchen und trotzdem kaufen. Und dann natürlich nach gewisser Zeit auch wieder wegschmeißen. 1998, sozialverträgliches Frühableben. Da haben wir es ja. Sozialverträgliches Frühableben war das Unwort von 1998. Also zum Beispiel die ganzen Familienväter, die jetzt nicht mehr weiter wissen und sich umbringen oder ihre Familie auch noch vorher umbringen, die könnte man da auch mitrechnen. Würde ich sagen, ja. Und das ist alles sehr zynisch hier. Diese Unwörter sind natürlich zynische Konstrukte, die irgendein Politiker oder ein Wirtschaftsmanager oder irgendjemand oder sogar ein Gewerkschaftsboss oder irgendjemand, ein Journalist auch, geprägt hat und die dann eine Weile durch die Presse geistern, von anderen übernommen werden, kritiklos natürlich, unreflektiert und irgendwann doch wieder verschwinden und gebrandmarkt werden. Kollateralschäden war das Unwort von 1999. Klar, da wurden Länder bombardiert in Jugoslawien, da war der Jugoslawienkrieg und da gab es den berühmten Kollateralschäden, als eine Person, wir wissen noch nicht mal, ob das ein Mädchen, ein Kind war, mit dem Fahrrad über die Brücke fuhr und der amerikanische oder deutsche Held, der da in seinem Kampfjäger sitzt am Himmel, auf einen Knopf drückt und dieses Kind verschwindet mitsamt der Brücke in einem Feuerball. Es verzicht sozusagen. Dann wurde uns das nachher von unseren Helden im Bundestag und in der Regierung als Kollateralschaden verkauft. Ein Unwort, ein Wort aus dem faschistischen Wörterbuch. 2000 gab es dann ein Wort, das hieß nationalbefreite Zone. Klingt erstmal sehr toll, wenn man vielleicht an Länder wie Südamerika denkt, wo ein Diktator verjagt wird und eine ausländische Macht. Aber es geht da nicht um irgendwelche Besatzungsmächte, die aus dem Land vertrieben werden durch einen Widerstand, sondern es ging um Neonazis, die Ausländer zusammengeschlagen, terrorisiert haben, bis die aus ihrer Straße vielleicht wegzogen, weil sie den Terror nicht mehr ertragen konnten und die Nazis haben das dann als nationalbefreite Zone erklärt. Das Unwort 2001 hieß Gotteskrieger. Was ist ein Gotteskrieger? Das ist jemand, der seine Befehle direkt von Gott erhält. Und wer seine Befehle direkt von Gott erhält, der ist natürlich immer im Recht. Gegen diesen Mann kann man gar nichts machen, weil was soll man gegen Gott machen? Gott ist allgegenwärtig, überall und allmächtig und Gott lenkt meine Hand. Befehlsverweigerung. Befehlsverweigerung geht nicht, es ist Gott. Gegen Gott kann man den Befehl nicht verweigern. Gottes Befehl ist absolut. 2002 das Unwort Ich-AG. Ich-AG war so ein Marketing, Publishing, Modewort, cool irgendwie. Das heißt, man hat irgendeinem jungen Mann oder einer jungen Dame eingeredet, er sei eine Aktiengesellschaft. Das hat auch damit zu tun, dass auch wieder Leute dann aus der Arbeitslosenstatistik rausfallen, wenn sie von der Firma, wo sie arbeiten wollen, gezwungen werden, sich autonomous zu machen zum Beispiel. Ja? Genau, die werden praktisch entlassen, bekommen aber die Möglichkeit, weiterhin von außen Aufträge von der Firma zu bekommen, aber alles auf eigene Kostlogie, eigenes Risiko, eigene Sozialbeiträge. Das heißt, die Firma spart sich die Sozialbeiträge und den Posten Personal und zahlt irgendwelche Honorare an irgendeine außenstehende Person. Jo. 2003, das Unwort hieß Tätervolk. Wer war gemeint? Wer ist ein Tätervolk? Wir Deutschen natürlich. Das Tätervolk sind wir und das war das Unwort des Jahres 2003. 2004, Humankapital. Das klingt natürlich auch voll Nazi. Humankapital heißt ein Material. Menschenmaterial. Ja, Menschenmaterial, das dem Kapital zur Verfügung steht, um es praktisch einzusetzen, in die Brechen zu werfen oder auch, warum nicht, auszumustern, in einen riesigen Müllhaufen oder zu werfen. Wie hier in Spanien, wo sind die Personalabteilung, wie wird es hier genannt? Recursos humanos. Das ist auch so ein Wort aus dem unfreiwilligen Faschismus-Wörterbuch, wo die Leute gar nicht drüber nachdenken. Dann hatten wir 2005 ein irres Wort, das heißt Entlassungsproduktivität. Das klingt natürlich direkt nach Hedgefonds. Ausländische Hedgefonds übernehmen eine spanische oder deutsche Firma und fangen dann an, produktiv zu werden, indem sie erstmal unheimlich viele Leute entlassen. Das heißt, der Rest muss natürlich mehr arbeiten für weniger Geld. Das ist die Entsprechung, die Entsprechung zum sozialverträglichen Ableben. Genau, das ist die Entlassungsproduktivität. 2006, freiwillige Ausreise. Das klingt natürlich auch sehr interessant. Worum geht's denn da? Freiwillige Ausreise. Das werden wahrscheinlich alle nicht mehr gebrauchten, nicht mehr gewünschten ausländischen Arbeitskräfte sein, den man auf irgendeine Weise versucht, wieder loszuwerden. Und denen man ein bisschen Geld anbietet, damit sie freiwillig zurückgehen. Ja. Das Wort, das Unwort von 2007, das ist auch lustig, das heißt Herdprämie. Herdprämie, wer denkt da nicht direkt an die Frau, das Heimchen am Herd? Wenn die Frau am Herd bleibt und nicht rausgeht in die Männerwelt, dann bekommt sie eine Prämie dafür. Sie soll also zu Hause bleiben, die Kinder erziehen und fleißig lecker kochen. Ja. Lecker kochen. Da duftet die Küche, der Herd. Da gab es ja früher diese drei berühmten Ks, ne, für das Heimchen am Herd. Ne? Küche, Kirche, Kinder, dafür ist die Frau zuständig. Aber diese drei Ks in Deutschland, damit werden heute die Manager beschrieben. Kontrollieren, korrigieren, kommandieren. Kommen wir direkt zu den Managern. Kommen wir direkt zum Unwort 2008. Notleidende Banken. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, beziehungsweise in den Gehörgängen. Notleidende Banken. Haben Sie mal einen Millionenkredit für mich? Ich sehe die Banker auf der Straße sitzen, im Raval, in Elendskleider, die Nadelstreifenanzüge zerfetzt, die Armani-Schuhe, die Rolex-Uhren schon angekratzt und die sitzen da und betteln natürlich um Millionenkredite. Haben Sie mal einen Millionenkredit für mich? Haben Sie mal ein kleines Aktienpaket für mich? Kann ich mal 300 Millionen bekommen? Ja. Elend, das Elend der Banker. Diese armen Menschen, ein ganz konkretes Beispiel gibt's da. James Gorman, das ist der Präsident von Morgan Stanley. Der Arme, der musste jetzt zufrieden sein mit einem Gehalt von, man höre und staune, 15 Milliarden Dollar. Wir sind ja in der Krise, ne? Da muss man sich ein bisschen den Gürtel enger schnallen. Dann eine andere notleidende Bank, Goldman Sachs, auch so eine Investmentbank, die vielleicht die größte und die wichtigste. Bei denen sind übrig geblieben 8,35 Milliarden Dollar, aber die sind sehr demokratisch. Die haben das verteilt unter ihren 36.000 Angestellten letztes Jahr. Und wenn jetzt jeder den gleichen Betrag bekommen hätte von diesen Angestellten, wären das immerhin nochmal 230.000 für jeden gewesen. Ne? Aber das ist ja doch irgendwo sehr demokratisch. Ne? Dann gibt's John Paulson, das ist der, der einsam an der Spitze steht, das ist der 5 Milliarden Dollar Mann. Der ist der Chef von so einem Hedgefonds und der hat also in der Tat 5 Milliarden Dollar. Der verdient im Jahr 2010 mit diesen ganzen Hypotecas, Basura, diesen Subprime-Hypotheken in USA. Und es ist auch wirklich sein Rekordjahr, weil zum Beispiel 3,7 Milliarden hat er nur bekommen im Jahr 2007. Und dann fing ja die böse Krise an und dann im Jahr 2009 waren es dann nur 2,3 Milliarden Dollar. Ja. So sieht's aus, diese armen Schweine, diese armen Banken. Das Unwort des Jahres 2009, wir sind gleich fertig, heißt Betriebsratsverseucht. Betriebsratsverseucht heißt, in einem Betrieb herrscht die Pest, eine ansteckende, fiese, grassierende, schmutzige, hässliche Beulen und Eiter und ich weiß nicht welche Gemeinflüssigkeiten ausscheidende Krankheit. Das sind die Betriebsräte. Betriebsräte waren einmal eine Idee der Demokratie, die einmal herrschte, beziehungsweise in ihren Grundzügen einmal versuchte zu herrschen. Diese Demokratie sagte, in jedem Betrieb sollen auch die Arbeiter und Angestellten eine Vertretung haben, die mit der Geschäftsleitung sich gemeinsam hinsetzt und die Arbeitsbedingungen verhandelt, bespricht, Vorschläge macht und auch ein Mitspracherecht hat. Das gilt heute mittlerweile als Verseuchung, als Pest und das war 2009. 2010 dann, das letzte Unwort des Jahres, das 2011 ist noch nicht raus, alternativlos. Alternativlos heißt, es muss sein, es gibt keinen anderen Weg. Alternativlos ist zum Beispiel im Moment auch das, was unsere Regierungen machen. Die sagen uns immer, es gibt keine Alternative zu dem, was wir machen. Es gibt keine Alternative zu den Finanzmärkten, die unser Leben und unser Schicksal und unsere Nationen regieren. Jo. Ende, das war's. Ja, das waren ja jetzt wieder sehr viele Nachrichten, vor allem schreckliche und wahrscheinlich Luis van Gaal, der frühere Trainer hier von Barcelona und immer noch bei Bayern München heute, der hätte das jetzt wahrscheinlich kommentiert und zu dir gesagt, du siempre negativo, nunca positivo. Also ich würde dann vielleicht doch noch eine positive Nachricht zum Schluss erzählen. Es gibt auch doch trotz allem noch Leute, die sich Sorgen um uns machen. Also man könnte vielleicht auch sagen, die haben Sorgen. Also die Rede ist wieder mal von der Kirche. Die sind in letzter Zeit wieder besorgt um unser Wohlergehen. Da gibt's den Generalsekretär der spanischen Bischofskonferenz und der hat jetzt kundgetan, dass die Ehe, also diese heilige Institution, heute in Spanien mit einem Vertrag geschlossen wird, der wesentlich unverbindlicher sei als zum Beispiel der Vertrag, den du mit irgendeiner Telefongesellschaft unterschreibst, weil aus so einem Vertrag ist es sehr viel schwerer, wieder rauszukommen. Ja, also da hat er ja vielleicht recht, der gute Mann, Juan Antonio Martínez Camino, dieser oberste Sprecher aller Bischöfe, der sieht übrigens aus, wie wenn er sein ganzes Leben nur Milch getrunken hätte. Aber wenn er da recht hat mit seiner Behauptung, dann soll er doch bitte schön die Telefongesellschaften kritisieren, ne? Wenn er uns wirklich helfen. Ne? Aber was ihn umtreibt, sind die Gesetze zur Eheschließung. Also die seien irrational, ungerecht, schädlich für das Gemeinwohl. Da haben wir es wieder. Und was war jetzt positiv an dieser Meldung? Naja, dass es doch beruhigend ist, dass es immer noch Leute gibt, die sich Sorgen um das Gemeinwohl machen. Ja? Darauf stoßen wir an, zum Wort. Thema Arbeitsmarkt. Bei Männern hängt die persönliche Zufriedenheit, so heißt es jetzt, stärker von der beruflichen Stellung ab als bei Frauen. Zu diesem Schluss kamen zwei Wissenschaftlerinnen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW, und der Wayne State University in den USA nach der Auswertung von repräsentativen Daten von mehr als 20.000 Personen. Männer in Führungspositionen waren demnach zufriedener als Männer mit weniger prominenten Jobs. Noch weniger glücklich zeigten sich Männer, die keiner bezahlten Arbeit nachgehen können oder wollen, etwa Hausmänner. Am unzufriedensten waren Männer, die arbeitslos gemeldet waren. Bei Frauen ließ sich eine derartige Hierarchie nicht feststellen. Der Grad der Zufriedenheit variierte nicht zwischen Frauen mit Managerpositionen, einfachen Angestellten oder Hausfrauen. Lediglich arbeitslose Frauen zeigten ein auffällig hohes Maß an Unzufriedenheit. Dafür gab es also eine Studie. Ich möchte hier, ohne überhaupt eine Studie gemacht zu haben, möchte ich behaupten, ein Behinderter, der am Paseo de Gracia auf der Straße sitzt, vor einer Bank, die ihm seine Wohnung weggenommen hat, der nichts mehr zu essen hat, der keinen Platz mehr zum Schlafen hat, der krank ist, der Medikamente braucht. Ich glaube, der ist noch unglücklicher als Männer in Führungspositionen, als Manager in Führungspositionen. Das behaupte ich mal so, ich habe da jetzt keine Umfrage und keine Untersuchung gemacht, die mir irgendein Institut finanziert hat, eine Universität, aber ich behaupte einfach mal, statistisch gesehen sind diese Männer, die auf der Straße sitzen, denen die Wohnung weggenommen wurde, unglücklicher als die Männer in den Führungspositionen, die vielleicht diese Wohnung dann selber bekommen und damit Geschäfte machen können. Jo! Ich weiß nicht, was das alles soll, was man so sieht und hört. Der Rummel um den Euro, ist das die Sache wert? Ich weiß nicht, was das alles soll, wo wir so fleißig waren. Deutschland ist ein reiches Land und jetzt müssen wir sparen. Schon Wahnsinn, der Standort BRD. Wenn ein Ruck durch unser Land geht und man sitzt im ICE. Und das Gerede von den Renten, was sollen die Prognosen? Das wird schon alles irgendwie und auch die Arbeitslosen. Das regelt schon der Markt, na klar, das renkt sich alles ein. Und außerdem, es müssen ja nicht alle glücklich sein. Schon Wahnsinn, der Standort BRD. Wenn ein Ruck durch unser Land geht und man sitzt im ICE. Von wegen der Vereinsamung der Leute am PC. Einsamkeit macht kreativ, wenn ich die Künstler seh. Van Gogh und Michelangelo, die ackerten allein. Und heute können wir alle stolz auf ihre Werke sein. Und das mit dem Ozonloch, ja gut, schlecht für die Haut. Doch dieses Thema ist inzwischen wirklich mega out. Ich setz mich in die Küche hin, les Bioleck, ich mein. Wer will denn schon so braun wie ein Asylbewerber sein? Schon Wahnsinn, der Standort BRD. Wenn ein Ruck durch unser Land geht und man sitzt im ICE. Und was ist mit den Nazis, darf es so Leute geben? Das ist doch, na wie hieß das früher, unwertes Leben. Da fällt mir wirklich nichts mehr ein, der Brechreiz wächst enorm. Und wenn er wieder nachlässt, kommt die Rechtschreibreform. Sind das denn echt Probleme? Was soll der Streit, mein Gott? Die meisten schreiben sowieso Mallorca schon mit J. Schon Wahnsinn, der Standort BRD. Wenn ein Ruck durch unser Land geht und man sitzt im ICE. Dankeschön, vielen Dank. Ja, da bringt's einfach. Das ist Fanny van Dannen. Letzte Woche hatten wir ihn vorgestellt. Noch ein Lied vielleicht. Ein wirklich geniales Liebeslied. Eine Frage, Werner, was glaubst du, was hat Homebanking mit einer Liebesgeschichte zu tun? Homebanking, Homebanking. Ist es, wenn du von zu Hause aus deine Geheimziffern eintippst du und kannst von zu Hause aus brauchst du nicht mehr zur Filiale hin. Transaktionen vornehmen über Internet, das nennt man Homebanking. Hören wir mal, was der Fanny van Dannen dazu singt. Und es war schön gewesen. Jetzt lag sie in seinen Armen, sie waren sich ganz nah. Kann etwas zwischen uns kommen, dachte sie, nein. Doch sie war ängstlich, sie wollte sicher sein. Sie wollte es wissen, sie hat ihn gefragt. Und anstatt sie zu küssen, hat er ihr einfach die Wahrheit gesagt. Er hat ihr so weh getan, er hat sie so verletzt. Denn er sagte Homebanking, als sie ihn fragte, woran denkst du jetzt? Er sagte Homebanking und sie wollte schreien. Aber es ging nicht, sie lag nur da und er schlief ein. Ihr kamen die Tränen, sie stieg aus dem Bett. Sie zog sich was über und ging auf den Balkon. Sie fühlte sich elend, sie sah hoch zum Mond. Sie wollte nach Hause, aber da war sie ja schon. Er hat ihr so weh getan, er hat sie so verletzt. Denn er sagte Homebanking, als sie ihn fragte, woran denkst du jetzt? Er sagte Homebanking und sie wollte schreien. Aber es ging nicht, sie lag nur da und er schlief ein. Warum hat er sie nicht getröstet und gesagt, es tut mir leid? Leider wissen wir es nicht, doch wir überlegen die ganze Zeit. Er hat ihr so weh getan, er hat sie so verletzt. denn er sagte Homebanking, als sie ihn fragte, woran denkst du jetzt? Er sagte Homebanking und sie wollte schreien. Aber es ging nicht, sie lag nur da und er schlief. Dankeschön. Vielen Dank. Homebanking, ein Liebeslied von Herrn Fanny van Dannen von seinem Album Uruguay, so heißt das Album, Uruguay. Ja, sehr schönes Lied, ganz, aber eine Sache noch, ich verstehe das, dass sie verletzt ist, aber ich finde eigentlich, Frauen sollten diese Frage nicht stellen. Woran denkst du jetzt? Ne? Welche Frage sollten Frauen nicht stellen? Woran denkst du jetzt? Woran denkst du jetzt? Ja, das ist eine Frage, die ist wirklich nicht gut, die soll man keinem Mann stellen, weil er denkt, garantiert an irgendein Blödsinn. Fußball, Homebanking, Heckspoiler oder irgendein Blödsinn. Und dann, klar, ist das Theater groß, ne? Oder die Beziehung ist sogar. Ja, oder Kapitalertragssteuer. Kapitalertragssteuer. So. Ja, ja. Oder Rentnerschwemme. Woran denkst du, Rentnerschwemme? Nee, weil es wäre ganz gut möglich, dass er auch jetzt an die neue Abgeltungssteuer denkt, ne? Die seit 2009 in Deutschland musste jetzt für Kapitalerträge, also das sind Einkommen nicht aus Gehalts- oder Lohneinkommen, sondern Einkommen aus Zinsen. Wenn du zum Beispiel reich bist und dein Geld anlegen kannst, gibt es Zinsen, dafür musst du Abgeltungssteuer zahlen. Dividenden, wenn du Aktienbesitzer bist, kriegst du Dividenden oder auch Spekulationsgewinne, ja, musst du auch versteuern. Das sind diese Kapitalertragssteuern. Und was haben sie gemacht vor 2 Jahren oder 1,5 Jahren? Dafür muss man nur noch pauschal jetzt, wie viel Prozent? 25% zahlen. Also weniger als sehr viele Lohn- und Gehaltsempfänger zahlen, die sehr schnell beim Grenzsteuersatz von 35% sind. Ne? Also früher hat man für diese Kapitalerträge immerhin noch bis zu 45% bezahlt. Aber auch hier wurde diese progressive Besteuerung abgebaut und war ein Schritt weiter bei dieser Umverteilung von unten nach oben. Also Homebanking oder diese Kapitalertragssteuer, das sind die Leute, die uns Männer normalerweise beschäftigen. Ihr hört Niemandsland, ihr hört eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Immer kritisch, immer beißend, immer bohrend, aber manchmal auch sehr lieblich und sehr sanft. So können wir auch sein. Am Schluss unserer heutigen Niemandsland-Sendung möchte ich ein Buch vorstellen. Ein Buch, das ich teilweise gelesen habe, dann tauchte eine Freundin bei mir auf, hatte sich ausgeliehen und seitdem nicht mehr zurückgebracht. Sie liest immer weiter, das ist ihr Lieblingsbuch. Anais, sie wird uns jetzt etwas erzählen über dieses Buch. Anais, was ist das denn für ein Buch? Erzähl doch mal. Ich lese nun einen Auszug aus dem Buch Heldendämmerung von Ute Scheub. Untertitel: Die Krise der Männer und warum sie auch für Frauen gefährlich ist. Die Osterinsel, im Südpazifik gelegen und heute politisch zu Chile gehörend, muss einst ein paradiesischer Ort gewesen sein. Bedeckt von Palmenwäldern, beschenkt mit einem milden, subtropischen Klima und einer fruchtbaren Natur. Doch zwischen Anfang des 15. und Ende des 17. Jahrhunderts wurde sie zum Schauplatz einer ökologischen Katastrophe, zu einem Ort des Schreckens und des Sterbens. Die Ursache lag in der bizarr anmutenden Angewohnheit der aus Polynesien eingewanderten Insulaner, riesige Steinstatuen ausschließlich männlichen Geschlechts aufzustellen. Mit ihnen wollten verschiedene Clanhäuptlinge wahrscheinlich ihren Ahnen ehren und die Statuen ihrer Konkurrenten in Größe und Gewicht übertrumpfen. Um die Steinkolosse zu transportieren, benutzten die Menschen Baumstämme als Räder und so holzten sie mehr und mehr Bäume ab, bis schließlich der gesamte Wald verschwunden war. Nach Darstellung des US-Evolutionsbiologen Jared Diamond wurde auf diese Weise der fruchtbare Boden und mit ihm alle pflanzlichen und tierischen Nahrungsquellen zerstört und eine Hungersnot brach aus. Sie endete in furchtbarem Kannibalismus. Die Inselbewohner fraßen sich gegenseitig auf, kaum jemand überlebte. Das Fleisch deiner Mutter hängt zwischen meinen Zähnen, wurde zum entsetzlichsten Fluch der Bewohner und zum Fluch der Insel. Entscheidend für den Untergang der Insulaner war wahrscheinlich ihre Unfähigkeit einzusehen, dass die starre Anbetung starrer Männlichkeitsstelen eine nicht mehr beherrschbare Umweltkrise mit eingebauter Selbstzerstörung ausgelöst hatte. Heute im Schatten der Klimakatastrophe erscheint die Geschichte der Osterinsel wie ein Menetekel dessen, was der Menschheit in den kommenden Jahrzehnten drohen könnte. Kriegerische Konflikte werden gerne als Kampf um Ressourcen erklärt. Das ist berechtigt, erklärt aber, wie das Beispiel der Osterinsel zeigt, nicht alles. Menschliche Gesellschaften haben sich immer wieder durch irrationale Gebräuche geschwächt oder gar komplett ausgerottet. Ein anderes Beispiel sind die beiden Weltkriege. Durch die nationale Raserei des Ersten Weltkriegs brach der Welthandel völlig ein und erreichte erst 1973 wieder den Anteil an der weltweiten Wertschöpfung, den er bereits 1913 innegehabt hatte. Der britische Publizist und spätere Friedensnobelpreisträger Norman Angell hat schon vor dem Ersten Weltkrieg darauf hingewiesen, dass Kriege ökonomisch sinnlos seien und Sieger wie Besiegte gleichermaßen ärmer machten. Auch der Zweite Weltkrieg und die Vernichtung der europäischen Juden sind nicht allein mit ökonomischen Kategorien erklärbar. Obwohl es unzählige Kriegsgewinnler gab, Nazis oder Mitläufer, die sich an den Ausplünderungen der Juden und der besetzten Länder beteiligten, waren die Verluste und Zerstörungen am Ende wesentlich höher als die Gewinne. Friedensökonomen wie Paul Collier und Anne Höfler haben Ähnliches für die bewaffneten Konflikte in El Salvador, Guatemala, Peru, Mosambik, Sierra Leone und Uganda aufgezeigt und extreme Verluste beim Bruttosozialprodukt dieser Nationen errechnet. Zwar kann sich in aktuellen innerstaatlichen Kriegen scheiternder Staaten der Einsatz von Waffen für Gewaltunternehmer lohnen, aber das gilt für die kleinen, elitären und besonders skrupellosen Gruppen. Unterm Strich rechnen sich kriegerische Konflikte meistens weder für die gesamte Unternehmerschaft noch für die Gesellschaften. Es gibt also in menschlichen Gesellschaften einen irrationalen Überschuss, der zu erklären wäre. Männlichkeit oder die vermeintliche Gefährdung derselben, schrieb die US-Politikwissenschaftlerin Cynthia Enloe schon vor Jahren, seien in der Politik ein ebenso handlungsleitender Faktor wie Erdöl, Waffenhandel und Diplomatie. Sind die Götzensbilder des Männlichkeitswahns in unserer Kultur das, was für die Osterinselbewohner die Steinskulptur waren? Bedroht der irrationale Kult um starke, bewaffnete Männlichkeiten den Weltfrieden oder zumindest die friedliche Regelung kommender Ressourcenkonflikte und möglicher Klimakriege? Dieses Buch will zeigen, dass das der Fall ist. Dennoch ist es keine Abrechnung mit den Männern oder mit den Frauen. Das wäre ein albernes Ansinnen, vergleichbar mit dem Versuch, mit den Farben Blau oder Rot abzurechnen. Dass es Männer und Frauen gibt, ist eine Tatsache und gewiss nicht die schlechteste, denn bekanntlich können sie sich gegenseitig ziemlich glücklich machen. Das Buch von Ute Scheub, Heldendämmerung, vorgestellt von Anna Eis. Vielen Dank. Das Zitat des Tages stammt vom Griechen Perikles. Wer an den Dingen seiner Gemeinde nicht Anteil nimmt, ist kein stiller, sondern ein schlechter Bürger. Perikles. Der athenische Staatsmann Perikles, der lebte von 495 bis 429 vor Christus, förderte das politische Engagement der Bürger für ihr Gemeinwesen auf vielfältige Weise. Er strebte die direkte Anteilnahme des Volkes in all seinen Schichten am öffentlichen Geschehen an, weil er in der passiven, nur zusehenden Haltung eine Gefahr für die authentische und für die athenische Demokratie sah, die im 5. Jahrhundert vor Christus ihre vollständigste Ausprägung erlangte und in vielem Vorläufer der heutigen demokratischen Staaten war. Ab 443 leitete Perikles die Geschicke der athenischen Demokratie. Um das politische Engagement der Bürger mit geringem Einkommen auch praktisch möglich zu machen, führte er Diäten ein, finanzielle Zuwendungen an jene, die ein Amt innehatten und ihrem Beruf daher nur zeitweise nachgehen konnten. Wer zum öffentlichen Leben beitrug und somit seinen bürgerlichen Pflichten nachkam, sollte deshalb keine Nachteile haben. Zur materiellen Absicherung auch der unteren Schichten initiierte Perikles zudem große Bauprogramme, wie etwa den Bau des Parthenon und der langen Mauern, der Befestigungsmauern für einen sicheren Verkehrsweg von Athen zum Hafen Piräus. Das heißt, das Wort Diäten ist schon 2500 Jahre alt. Eingeführt von Perikles. Diese Woche, vielleicht zum Abschluss, noch eine kurze Bemerkung, Werner. Warst du auf der Demo, auf der Generalstreik-Demo? Ja, jetzt am Mittwoch, also leider hatten Kommissiones und UGT... Donnerstag, ne, war das? Donnerstag, genau. Ja. Kommissiones und UGT nicht aufgerufen, sondern nur die anarchistischen Gewerkschaften, CNT, CGT und so weiter. Im Grunde, also ich war nur bei der Demonstration am Nachmittag und immerhin waren, würde ich sagen, so gut 5000 Leute da. Was man sofort gesehen hat, die Innenstadt war total von der Polizei besetzt. Warum? Weil am Generalstreik am 29. September eben die große Demonstration mit den offiziellen Gewerkschaften relativ friedlich verlaufen ist, aber die Polizei sagt, ja, es waren gerade diese Leute, die dann da ein bisschen militanter geworden sind und die Antisystema und ungefähr waren das die Leute, die da teilgenommen haben an der Demonstrationen und man hat schon gespürt irgendwie die Lust wirklich ein bisschen mehr zu machen, aber es hat sich nichts Ernsthafteres abgespielt wegen dieser übermäßigen Polizeipräsenz. Und aber doch hat mich's überrascht, dass über 5000 Leute da waren und ich fand es nur ein bisschen merkwürdig, so protestieren muss man natürlich, das ist klar, aber ich würde sowas nicht Generalstreik nennen, ja, eben eine Demonstration. Ja. Ne? Es wurde ja auch so gut wie kaum gestreikt, also bestreikte Betriebe meines Wissens gab es so gut wie keinen einzigen Betrieb, ja, der ganz bestreikt wurde. Also es gab der Autobusse sollen 25% ausgefallen, ja, sein. Hieß es, ne, aus internen Kreisen. Aber sonst, ich bin ganz normal mit dem Bus gefahren und ich habe also nichts gesehen, nichts gespürt, nichts gehört. Das heißt, ein Generalstreik, der doch keiner war. Leider muss man sagen. Kulturkampf. Kulturkampf. Kulturkampf. Werte Gäste, als Premium-Kunde profitieren Sie auch von den Vorzügen unserer Gutenberg-Lounge. Bei Kaffeelette und Sloterteig-Pastetchen im dritten OG die Wissensflat zum Nulltarif genießen. Bücher an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken. Bücher an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken. Bücher an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken. Bücher an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken. Bücher an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken. Bücher an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken. Bücher an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken. Vielleicht ist jemand neugierig geworden und möchte wissen, was das ist. Kampf im Kulturkaufhaus, so lautet die mehrstimmig gejohlte Parole zum bratzigen Technobeat von Driver und Driver. Unterfüttert mit stilechten Hallenrave-Synthes der 90er. Es handelt sich um ein weiteres Kapitel Elektropunk, das eingebettet in das Driver und Driver-Debütalbum We Are the World von den Seltsamkeiten der kulturwirtschaftlichen Verwertungskette erzählt. Zum Schluss noch ein Udo Lindenberg-Lied. Dem haben wir heute einen ganzen Teil unserer Sendung gewidmet. Dem Udo mit seinem Musical da, Mädchen aus Ost-Berlin. Udo Lindenberg hatte damals in den 90ern das Schlagwort von der bunten Republik Deutschland geprägt. Die BRD, die bunte Republik. Das war ein ehrgeiziger Kulturkampfantrag, eine Kampfansage an die damals auch aufkeimenden Neonazis, die versucht haben, diesen Wiedervereinigungsprozess in ihre Richtung, auf ihre Bahn zu lenken. Udo Lindenberg hat da nicht mitgemacht und hat dieses Lied geschrieben. Steig. Ja, weil wir vorher gehört haben, dass die westlichen Regierungen nicht so genau wissen, wie sie reagieren sollen wegen Ägypten. Ne? Das hat mich so ein bisschen erinnert an Juan Carlos damals bei dem Putsch von Tejero. Erstmal abwarten, wie es ausgeht und dann sich positionieren. Aber wir jedenfalls, wir haben diese Probleme nicht. Wir können zum Beispiel, wir wissen, wo unsere Sympathien sind. In Bezug auf Ägypten heute Abend zum Place Saint-Jean gehen um 19 Uhr zu dieser Kundgebung. Dann nächste Woche gibt es noch am 3. und 4. Februar, also am Donnerstag und am Freitag, von Harun Farocki sowohl Filmvorführung als auch Ausstellung, die da beginnt und 3 Monate lang stattfinden wird. Da kann man seine Videoinstallation besuchen in der Galleria Angel. Und das Kino, sein neuer Film Immersion im Cinema Girona. Jo, wir müssen raus. Das war's für heute. Vielen Dank, Werner. Wir sagen tschüss, adieu, adios. Möchte jemand grüßen noch zum Abschluss? Tschüss. Euch alle. Jo. Vielen Dank. Die heutige Sendung wird nächsten Freitag wiederholt von 16 bis 18 Uhr. Agur, jau, haltet die Ohren steif. Tschüss, schönes Wochenende.